Flitz für Kids, die Sendung für mobile Kinder. So eigentlich immer wir, Lotte. Hoffentlich sieht uns die Dahlberg nicht. Krankgemeldet sein und sich dann auf dem Schulgelände rumdrücken. Das gäbe Ärger. Ihre Klassenlehrerin, Frau Dahlberg, konnte wirklich sehr ungemütlich werden. Dass ausgerechnet Fine und Lotte, die beiden Unzertrennlichen, in der ersten Stunde kurz hintereinander von Hustenanfällen geschüttelt den Unterricht verlassen mussten, hatte sie doch ins Grübeln gebracht. Du Fine, langsam schläft mir der Fuß ein. Also im Fernsehen ist Detektiv dann immer viel spannender. Stattdessen hängen wir in so einem dämlichen Gebüsch rum und warten stundenlang auf einen Gestörten, der sich Ersatzteile zusammenklaut. Da stimmt was nicht. Lass uns nochmal überlegen. Was hat er schon alles geklaut? Alles, was ein Fahrrad so braucht. Vorderrad, Lenker, Klingel, Gepäckträger, Ständer. Licht vorn und hinten, Rückstrahler für vorn und hinten und Reflektoren für die Speichen. Bremsen vorne und hinten. Muss ja wohl doch ein Profi sein. Sowas klaut doch kein Laie. Viel zu kompliziert, so eine Bremse abzubauen. Auf jeden Fall weiß er, was zu einem sicheren Fahrrad gehört. Du Lotte, ich glaub, da kommt wer. Kopf runter und Klappe. Das ist ja Simon aus der 4B. Der? Was macht der denn da? Der schraubt ja an meinem Fahrrad rum. Sei still, wir wollten ihn doch nur beobachten. Aber der klaut gerade meinen Sattel. Bleib cool, den kriegen wir schon wieder. Na, du hast gut reden. Was macht er denn jetzt? Er versteckt ihn hinter der Mülltonne. Und jetzt geht er wieder zur Schule zurück. Komm, den schnappen wir uns. Nein, warte. Den Sattel holt er bestimmt nach der Schule ab. Dann folgen wir ihm und sehen, was er vorhat. Ich bin doch zu gespannt, wofür er die Einzelteile braucht. Außerdem, 4 Ventile sehen mehr als 2. Jetzt halt mal die Luft an.